warten. Na los. Los jetzt, Mönchling. Immer weiter, bis ich dir sage, dass du stehen bleiben kannst. Bitte, Veit, lass ihn gehen. Halt dein Schandmaul. Lamprecht, komm raus aus deinem Haus und sieh dir an, was deine feine Tochter treibt. Lass sie aus der Sache raus, Ziegenbauer. Du hältst die Fresse, du Kotzenscheit von einem Christen, sonst stopft mein Sohn sie dir. Was ist jetzt, Schulze? Sitzt du auf deinen Ohren? Was schreist du hier rum, Veit? Hast du den Verstand verloren? Ah, da ist er ja, unser Schulze. Ach, hör doch auf. Und sein Weib und Arnold und Wulfeld hinterdrein. Die ganze Gesellschaft gibt sich die Ehre. Sehr schön, sehr schön. Dann sollt ihr alle erfahren, was Zwinter für eine Pfennigjungfrau ist. Wie redest du über meine Tochter? Halt dein Maul, Weib. Halt du deins, du Ziegenlecker. Genug der Schelte jetzt. Sag, was los ist, Veit. Huhn und ich haben dein Töchterchen mit dem Mönchsburschen erwischt. Erwischt? Was heißt das? Ah, du weißt ganz genau, was das heißt, Schulze. Nämlich, dass die Heirat unserer Kinder geplatzt ist und unser Handel gleich mit. Ein faules Ei wie deines Winter hat in meiner Familie keinen Platz. Greuel. Kapitel 8. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal. Komm raus aus deinem Haus! Sieh dir an, was deine feine Tochter treibt! Was ist da draußen los? Der Ziegenbauer schreit das Dorf zusammen. Das soll uns nicht scheren. Doch! Ich muss wissen, was geschehen ist. Ob das Gräuel noch eine von uns geholt hat. Nur weil der Dämonenjäger zu feige war, mit mir in den Schlund zu steigen. Ulrich, nun bleib! Zwinter, hat dir der dreckige Mönch was angetan? So sah es nicht aus. Ich rede mit meiner Tochter. Ruhn, nicht mit dir. Also, Zwinter? Nein! Du musst dich nicht schämen. Ich will nur wissen, ob er sich an dir vergriffen hat. Denn bei allen Göttern, dann reiß ich ihm das Herz raus. Er hat nichts getan, Vater. Nichts, was ich nicht wollte. Zwinter! Da hörst du's, Schulze. Sie gibt es zu. Nichts gibt sie zu, verdammt! Los, du Christenlump! Gestehe! Gestehe, was du Zwinter angetan hast, sonst prügle ich die Wahrheit aus dir heraus! Lass ihn, Vater! Halt dich da raus, Zwinter! Warte! Ich habe Ortrud in der Nacht allein gelassen, um bei ihm zu sein. Bei Johannes. Was? Sag das doch mal. Ruhig Blut, Schmied. Aus dem Weg, Volker. Ulrich, lass meine Tochter. Das befehle ich dir als dein Schulze. Ein Dreck werde ich. Hier. Ich hab dir recht, dass du Prügel beziehst, Ulrich, vom Schmied. Du warst längste Zeit unser Schulze, Lampe. Zwinter, du. Meine Ortrud ist tot, weil du es mit dem da getrieben hast. Tust dir weh. Was willst du, Mönch? Ha? Ich werde euch beide erschlagen. Ich schwör's euch. Lass sie los! Bitte. Du weißt wichtige Dinge. Seid alle in Gefahr. Nimm deine Geheimnisse mit unter die Erde. Du glaubst mir. Es reicht, Schmied. Das ist nicht dein Bier, Wulfel. Ich hab gesagt, es reicht. Wenn du die beiden nicht loslässt, schneid ich dir deine Kehle auf, Ulrich. Verdammtes Weib! So ist gut. Und jetzt beruhigen wir uns alle. Wie heißt du, Mönch? Johannes. Gut, Johannes. Du hast gesagt, wir sind in Gefahr. Und ich will, dass du uns erzählst, warum. Halt! Hier auf der Lichtung ist es gut. Setzt ab und lasst die Pferde ausruhen. Du auch, Diener. Oder glaubst du, ich heb dich vom Ross runter? Die Stimmung scheint mir ein wenig gereizt zu sein. Ich denke, es ist gut, wenn alle ein wenig schlafen, nicht wahr, Marten von Dänemark? Schlafen? Das könnte dir so passen. Dann wenigstens etwas Anständiges essen. Deine Männer können ein paar Hasen fangen, Rebhühner vielleicht. Und ich bereite sie zu. Friss das Dörrfleisch in deinen Satteltaschen, wenn du Hunger hast. Das Dörrfleisch ist gut für den Schatten des Zürner Jochs. Dort gibt es nicht viel anderes zu finden, dass man sich zwischen die Kiefer steckt. Aber hier muss man nur ins Gebüsch greifen und zieht ein saftiges Täubchen heraus. Kann es sein, dass du Zeit schinden willst, du verdammter Dienstbote? Ich bin einfach um dein leibliches Wohl besorgt, Marten. Und um das deiner Männer. Das kannst du dir sparen. Wenn wir erst im Zürnerteil sind, bekommen unsere Leiber so viel Wohl, wie wir nur wollen. Severin, willst du hören, was wir mit den Heidendirnen machen, bevor wir ihnen die Kehlen aufschlitzen? Ich erzähle es dir Stoß für Stoß. Ich hoffe, dein Schwanz fällt ab, Marten von Dänemark, und deine Eier verfaulen, bis sie brandig werden und du vor dich hinsiehst in deinem eigenen Kot. Du kannst froh sein, dass der Erzbischof dein Fürsprecher ist. Du stinkender Hund. Sonst würde ich dich gleich hier an einem Baum aufknüpfen, als Futter für die Raben. Du wirst dem meineidigen Mönchsburschen die Geschichte doch nicht abnehmen, Wohlfeld. Der lügt, wenn er das Maul aufreißt. Was hätte er davon, Veit? Dass wir ihn am Leben lassen. Hört, ich schwöre bei Gott. Aber deinen Gott kannst du dir sonst wo hinstecken. Wollt ihr es allen Ernstes aussitzen? Und das Wagnis eingehen, dass eine Schar bewaffneter Kämpfer ins Tal reitet, die Frauen schändet und niedermetzelt und die Männer und Kinder bei lebendigem Leib verbrennt? Ist es euch das wert? Ich sage, wir tun etwas. Wir schützen uns und das Tal. Du hast hier gar nichts mehr zu sagen, Lamprecht. Du bist nicht länger unser Schulze. Bist du der Schulze? Genug jetzt. Mein Weib hat recht. Wir müssen etwas unternehmen. Ah, der große Arnulf lässt sich herab, auch etwas zu sagen. Bist du jetzt etwa unser Schulze oder was? Nein, aber mein Weib. Oder hast du etwas dagegen, Ziegenbauer? Sie ist ja noch nicht mal von hier. In Zeiten des Kampfes braucht es einen Schulzen, der etwas von Waffen versteht, Ziegenbauer. Und dass sie darin besser ist als ihr alle hier, das kann euch der Tote Bär erzählen. Wenn das Mönchlein gelogen hat und hier keine christlichen Kämpfer auftauchen, dann wählen wir den Schulzen nach alter Väter Sitte. Einverstanden. Aber so lange folgen wir Wolfheld. Also, Schulze, was ist dein Plan? Überlegen wir doch mal. Wie kommt eine Schar berittener Männer ins Zürnertal? Ja, so wie alle. Durch die Klamm. Ja. Genau, Ziegenbauer. Also müssen wir dafür sorgen, dass sie das nicht können. Du willst doch nicht etwa... Oh doch, Arnulf, genau das. Erklärt ihr uns mal, worüber ihr schwätzt? Ja. Das Gestein oberhalb der Klamm ist locker. Wir haben die letzten Tage damit verbracht, es mit Holzbrettern abzustützen. Ja, und? Jetzt tun wir das Gegenteil. Wir fluten die Klamm mit Geröll. Wir lassen es von oben Meter hoch hineinrauschen, bis niemand mehr hindurchkommt. Wir sperren die Reiter aus Salzburg aus. Ja, und uns ein. Das Tal versorgt uns. Oder nicht, Ulrich? Die da draußen werden irgendwann wieder abziehen. So schön das klingt, hast du doch eins vergessen, Wulfild. Und zwar, Gerlind? Das Gräuel. Oben auf der Klammebene gibt es kein Versteck. Und fliehen können wir auch nicht. Es dauert Ewigkeiten, die Felswand hinabzusteigen. Das Gräuel kann sich einen nach dem anderen von uns holen. Ulrichs Weib hat recht. Wir müssen im Dorf bleiben. Dann werden sie uns überrennen. Wir könnten Gräben um Quill herum ausheben und anderes. Und anderes? Schmied, da kommen 30, 40 kampferprobte Männer und wir haben nicht viel Zeit. Ich sterbe lieber durch das Schwert eines Salzburgers als in den Fängen des Gräuels. Ja. Es gibt kein Gräuel. Halt's Maul, Mönchlein. Nein, Veit, warte. Was hast du gesagt, Johannes? Ich sagte, es gibt kein Gräuel. Von ihm. Hört ihr? Niemand rührt den Jungen an. Wulfhild, hast du nicht gehört, was er gesagt hat? Einer von ihnen hat unsere Mädchen getötet. Mach Platz, Wulfhild. Bei den Göttern, wir werden ihn hier und jetzt in Stücke reißen. Schluss, verdammt! Ihr habt gehört, was sie gesagt hat. Dann holen wir uns eben zuerst seine Brüder. Es wird Gerechtigkeit geben für das, was euren Töchtern angetan wurde, aber nicht jetzt. Wir müssen das Tal schützen. Ich brauche euch bei der Klamm. Ich keine Stunde, um jeden Einzelnen da oben zu erschlagen. Die meisten hatten noch keine Ahnung. Halt's Maul, Mönchlein! Ulrich, Dolf, denkt nach. Dort oben sind nicht nur Mönche. Da ist auch der, der sich Dämonenjäger nennt. Und der weiß, mit einem Schwert umzugehen. Es braucht einen Plan, um das Kloster einzunehmen und Zeit, ihn zu schmieden. Aber die haben wir erst, wenn es uns gelingt, die Klamm zu versperren. Wir müssen jetzt dorthin. Habt ihr das verstanden? Ja. Aber danach hilfst du uns mit den Mönchen. Ich versprech's dir. Und nun müssen wir los. Alle. Die da nicht. Das Liebchen vom Mönch. Ich habe davon nichts gewusst. Swinter und der Klosterbursche bleiben hier. Unter Bewachung, damit sie nicht verschwinden. Und wer soll auf sie Acht geben? Wir können auf niemanden verzichten. Ich. Mein Bein ist noch nicht gut genug, um die Klamm hochzusteigen. Ja, Ich bleib auch hier. Mit meinen Leibschmerzen bin ich nur eine Last für euch. Gut. Dann passen Veit und Brun auf die beiden auf. Ich bleib auch. Ich bin besser darin, meinen Mann zu pflegen, als Felsen zum Einsturz zu bringen. Außerdem braucht ihr alle etwas zu essen, wenn ihr von der Klamm zurückkommt. Dann ist es beschlossen. Na los, ihr Turteltauben. Komm, wir gehen in Vaters Hof. Auf, Leute von Quä! Je schneller wir bei der Klamm fertig sind, desto eher holen wir uns die Mönche. Arnulf, wenn unser Plan misslingt und die Salzburger doch einen Weg ins Tal finden, werden ein paar Knüppel und Mistgabeln sie nicht aufhalten. Dann brauchen wir jeden Mann, der ein Schwert führen kann. Schon möglich. Du weißt, was ich damit sagen will, Arnulf. Wenn die Reiter kommen, brauche ich nicht meinen Mann, den Bauern, sondern meinen Mann, den Krieger. Hey! Wo verdammt nochmal willst du hin, Mann? Nach Hause. Unsere Waffen ausgraben. Komm, komm! Nein, rein damit euch! Du musst nicht grob werden, Brun. Lass ihn, Herun, lass ihn. Sie haben es verdient. Du hörst auf zu schwätzen und legst dich auf die Bettstatt, Mann. Ja, ja, schon gut. Ich gehe schon. So, die Tür ist verriegelt. Jetzt kommt ihr nicht mehr raus. Benimm dich wie ein Mensch, Brun. Hier, Brot. Esst etwas. Ihr müsst Hunger haben. Danke. Jetzt schenkst du dem Mistkerl auch noch unser Brot? In diesem Haus, Brun, leidet niemand Hunger. Egal, was er getan oder gelassen hat. Dein Herz ist zu weich, Mutter. Als du dort oben im Kloster lagst, mit einer Baumspitze in deinem Bein, da haben die Christenleute ihren Teil getan, um dein Leben zu retten. Das solltest du bei allem, was passiert ist, nie vergessen. Also gut. Dann soll es wohl so sein. Mutter Erde, gib meine Waffen frei. Was hat ein Mann? Ah, sein Leib plagt ihn seit Wochen. Weißt du, warum? Weil die Götter erzürnt sind über euch Brüder da oben. Sie strafen uns so lange, bis ihr verschwunden seid. Ich weiß es nicht. Keins der Mittel, die ich kenne, hilft ihm. Ich bin zweiter Gehilfe im Infirmarium. Das ist also... Ja, das Krankenlager bei euch dort oben. Ich weiß, ich war dort. Mhm. Thaddäus, der Infirmarius, hat mich eine Menge gelehrt. Auch über Leibschmerzen. Häufig liegt es daran, was einer isst. Hör nicht auf ihn, Mutter! Sei still, Brun. Bartholomäus zum Beispiel, unser Bibliothekar, wenn der Kuhmilch trinkt, scheißt er sich die Seele aus dem Leib. Veit ist seit Jahren das Gleiche. Das, was das Tal uns gibt. Er hatte nie Schmerzen wegen einer bestimmten Sache. Erst seit ein paar Wochen. Dann ist vielleicht etwas verdorben. Ja, dann müssten wir doch aber alle Schmerzen haben, oder? Vorausgesetzt, es gibt nichts, was nur dein Mann ist, die anderen aber nicht. Ziegenleber! Seine Ziegenleber rühren wir nicht an. Ziegenleber? Ja, Brun hat recht. Veit liebt die Ruhe, Leber. Mir dreht sich schon der Magen um, wenn ich nur dran denke. Das muss es sein. Was? Thaddäus hat mir davon erzählt. Manchmal ist etwas drin, in der Leber von Schafen und ja, und auch von Ziegen. Ja, im Himmel, das soll mir nicht einfallen. Das ist so etwas wie ein Egel. Das ist es, ein Leberegel. Den Namen habe ich schon gehört. Mhm. Das ist ein winziges Tier, ein Schädling, der sich in der Ziegenleber einnistet und wenn man sie als Mensch isst, dann befällt er auch unseren Körper. Da muss man kotzen und manche wollen nichts mehr essen. Andere juckt es in einem fort an der Haut. Mönch, was weißt du noch davon? Gibt es ein Heilmittel? Ja, es gibt da was, das heißt Wurmkraut. Wurmkraut? Mhm. Man kennt es auch unter einem anderen Namen. Ja? Reinfarn. Das ist es. Eine krautige Pflanze, teils klein, teils mannshoch. Sie wuchert stark mit grünen, gefiederten Blättern, grünen Stängeln und gelben Blüten. Wieso kenne ich sie nicht? Sie wächst so weit hier oben nicht. Aber außerhalb des Zirnertals schon. Weiter unten in den Ebenen findet man sie, wo man nur hinschaut. Außerhalb des Zirnertals? Wenn sie die Klamm mit Geröll versperren, werden wir da nicht so bald hinkommen. Oben in unserem Kloster haben wir ein paar Flaschen mit Wurmkrautsud. Ein Wurm ist draufgemalt. Wenn du dort herankommst, kannst du deinen Mann von den Schmerzen befreien. Gebt Acht, dass ihr nicht zusammen mit dem lockeren Gestein in die Klamm hinunterfallt. Das hat ja ganz schön lang gedauert, Ehemann. Wenn du den Kram auch so tief im Boden vergräbst. Hier, Wulfhild. Dein Schwert und deine Dolche. So habe ich dich schon ewig nicht gesehen. Gewappnet und gerüstet wie in alten Tagen. Gewöhne dich nicht allzu sehr daran. Wenn das hier vorbei ist, werfe ich mein Schwert in den Talsee, dass es bis zum Grund sinkt und verrostet. Mach, was du willst. Aber jetzt habe ich zu tun für dich. Zeig mir, wie gut du mit der Spitzhacke umgehen kannst. Ein Jammer. Hätten wir das mit den Salzburgern vorher gewusst, hätten wir uns das Bäumefällen sparen können. Brun, dein Vater schläft endlich. Geh mir beim Kochen zur Hand. Kochen? Svente? Ja? Du hast geht es dir gut? Händen, was denkst du denn? Es tut mir leid. Ich konnte es dir nicht früher sagen. Ich habe bei Gott vor dem Vater abgeschworen, dass ich nichts verrate. Ortrud, sie war meine Freundin. Ich wusste doch nicht, dass Gideon umherzieht, um zu töten, als wir miteinander geschlafen haben. Ich hätte doch nie zugelassen, dass Ortrud allein ins Dorf geht, wenn ich eine Ahnung gehabt hätte, dass... Und am Tag, als Torit starb, dass du im Wald auf mich gewartet hast? Du hast mich um etwas gebeten, weißt du noch? Ich sollte die nächsten beiden Tage zu Hause bleiben und nicht in den Wald gehen, weil es dort zu gefährlich ist. Weil es dort draußen etwas Schlimmeres gibt als den Bären. Das hast du gesagt. Dann hast du mir den Trank gegeben, von dem ich kotzen musste und der mich 2 Tage lang im Bett gehalten hat. Was ist mit all dem, Johannes? Svinta. Schwör bei deinem Gott, dass du nicht gewusst hast, dass er wieder morden wird. Schwör auf die Bibel, auf das Kreuz, an dem euer Heiland gestorben ist. Die Mutter Gottes und all den anderen Christenkram, von dem du mir erzählt hast. Das... Svinta, das kann ich nicht. Mein Bruder dort oben aus dem Kloster, der hat Torit umgebracht. Ich gehe Wasser holen. Aber du, Johannes, du trägst genauso viel Schuld an ihrem Tod wie er. In drei Teufelsnamen tut ihr da, ihr verlauste Seitenpack? Habt ihr völlig den Verstand verloren? Ich brauche mehr Wasser. Brun, hol mir Frisches vom Fluss. Warum ich, Mutter? Mein Bein ist verletzt. Das schaffst du schon, mein Junge. Dein Vater schläft und ich muss auf das Essen Acht geben. Ja, und ich auf die Gefangenen. Die Gefangenen? Das ist Svinta. Du hast Fang und Verstecken mit ihr gespielt, als ihr klein wart. Und sie an den Zöpfen gezogen. Der kann man nicht mehr trauen, Mutter. Und ihrem Lieblingsmönch da schon gar nicht. Meine Güte, wenn du Angst hast, dass sie entwischen, während du beim Brunnen bist, dann fessel sie halt mit den Stricken da. Na gut. Und beeil dich. Wenn ich nicht bald frisches Wasser komme, brennt das Essen an. Ja. Los. Mensch. Komm schon, die Hände auf den Rücken. Gelenke übereinander. Komm. Jetzt du, Svinta. Au! Hast du auch richtig festgeknotet? Ja, hab ich. Und vergiss den Eimer nicht. Oder willst du das Wasser in den Handflächen herbringen? Ja, ja, schon gut, Mutter. Ja, ja. Und verriegle vorsichtshalber die Tür, Mutter. Das tue ich, mein Sohn. So. Und jetzt zu euch. Wo ist das Messer? Ah. Was hast du vor, Frau? Ortrud und Torit waren gute Mädchen. Töchter von Quill, Kinder unserer Freunde und Freundinnen meiner Kinder. Ihr Tod ist unverzeihlich. Bitte, bitte, Frau vom Ziegenmauer, bitte tu uns nichts an. Wir haben nichts davon, wir haben nichts. Ja. Aber... So. Los, Svinta, deine Fesseln auch. Herrun, was tust du? Ich verstehe nicht. Es sind genug Menschen gestorben. Ich will nicht, dass sie dir aus Wut etwas antun. Und Svinta schon gar nicht. Außerdem wüsste ich ohne dich nichts von dem Leberegel und von dem Mittel dagegen. Du hast mir geholfen, jetzt helfe ich dir. Du lässt uns frei? Ihr müsst euch beeilen. Brun ist gleich zurück. Geht durch die Hintertür und über die Ziegenweide, ja? Und dann? Ich kann Svinta nicht mit ins Kloster nehmen. Das Kloster ist Geschichte. Du hast doch gehört, was der Schmied mit deinen Brüdern vorhat. Ihr müsst über die Nordwand, aus dem Tal raus. Der Weg ist gefährlich, aber Svinta weiß, worauf man in den Bergen achten muss. Ich... Herrun, ich will aber nicht gehen. Johannes hat mich belogen. Und zugelassen, dass Torit stirbt. Svinta, dein Vater ist nicht länger Schulze. Er kann dich nicht mehr schützen. Ulrik wird dich dafür strafen, dass du Ortrud allein gelassen hast. Du hast uns allen Lügen aufgetischt. Du hast keine Wahl. Mutter, mach auf, ich bin. Los jetzt! Raus aus dem Tal mit euch! Was ist denn jetzt? Ich hab dein Wasser! Macht schon! Komm jetzt! Svinter! Lauf, Kind! Ich kann nicht mehr länger warten! Svinter! Mutter. Verdammt! Ihr... Ruhen, ich komm schon! Einen Augenblick! Nun gut, in Ordnung! Mutter! Was ist denn da los? Warum hat das so lange gedauert, Mutter? Wir haben ein großes Haus. Was macht ihr denn da? Jetzt hast du alles verschüttet. Hey, Ruhn! Wo? Mutter, wo? Hey, Mutter, wo sind Sie? Was ist denn da los? Wo ist wer? Ah, der Pilger Enno von Malmedy. Wird es nicht langsam Zeit für euch weiterzuziehen? Ich bin noch nicht fertig hier, Bartholomäus. Und mit was, wenn ich fragen darf? Herauszufinden, was die Dorfbewohner auf der Klamm treiben zum Beispiel. Wieso? Was treiben sie? Weißt du, wo Johannes steckt? Oder Matthias? Ja, was werden die Welpen schon machen? Irgendwo mit einem Stock spielen oder einem Karren hinterherrennen? Für einen, der seine Nase den ganzen Tag in Bücher steckt, weißt du ganz schön wenig, Bartholomäus. Svinter, warte. Die Zeiten, in denen ich auf dich gewartet habe, sind vorbei, Johannes. Wir müssen miteinander reden. Svinter, bitte. Ich will dir erklären. Deine Ausflüchte kannst du für dich behalten. Heißt es nicht in deinem fünften Gebot, du sollst nicht lügen? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ich meine... Psst! Kein Ton mehr. Was? Duck dich! Ist jemand in der Nähe? Brun? Ich weiß es nicht. Runter jetzt! Ihr könnt euch nicht von mir verstecken. Ich weiß genau, wo ihr seid. Oder? Ihr wollt in die falsche Richtung. Geh mir aus dem Weg, alte Krähe. Niemand verlässt das Zirnertal. Ach, und wer will uns daran hindern? Du? Ich? Nein. Das machen die Berge von ganz allein. Halt sie besser zurück, Mönchsjunge. Wenn sie dir noch etwas bedeutet. Als ob ich das noch könnte. Spürt ihr denn nicht, wie es sich erhebt? Wie es sich anspannt? Es wuchtet sich selbst aus den Angeln mit uralter Kraft. Es atmet. Jeder Gipfel, jede Wand, jeder Brocken. Hört ihr denn nicht sein Herz schlagen? Gib mir den Bienenschwarm wieder. Was ist in dich gefahren, Matthias? Ich muss Buße tun. Wo ist Johannes? Bei seinem Mädchen in Quill. Im Dorf? Er will sie retten. Aber ich habe dafür gesorgt, dass keiner von ihnen zu retten ist. Was redest du da? Ich habe alle hier verraten. Und jetzt hat der Erzbischof Männer ausgeschickt, die die Heiden töten werden. Deshalb sind sie alle auf der Klamm. Warte, Pilger! Was ist mit dem Bienenschwarm? Geh ins Infirmarium und lass deine Wunden versorgen. Damit du nicht an deiner Buße krepierst, du Narr. Wulfeld, es reicht. Der Zugang zur Klamm ist Metau versperrt. Nur Lebensmüde würden es wagen, am Geröll hinaufzuklettern. Ein, zwei Abgänge noch, Arnold. Nur zur Sicherheit. Die Leute sind erschöpft und hungrig. Sie geben nicht mehr richtig Acht. Irgendwann wird einer vom Gestein mitgerissen. Willst du dafür verantwortlich sein? Nun gut. Es ist genug, Leute. Ja. Lass die Hacken ruhen. Wir haben getan, was wir konnten. Trinkt Wasser und macht euch dann an den Abstieg. Geht zum Hof des Ziegenbauern. Gerland hat für euch gekocht. Geht nach dem Essen nach Hause und schlaft euch aus. Arnulf und ich werden hier oben Wache halten. Wulfeld, was ist mit meiner Tochter? Wer sorgt dafür, dass Winter nichts geschieht, wenn ihr hier oben seid und nicht in Quill? Die Leute sind aufgebracht. Mach dir keine Sorgen, Franka. Ich kümmere mich darum. Geh mit Lamprecht zu ihr. Versprichst du es mir? Dein Kind wird nicht zu Schaden kommen. Versprochen. Na dann. Ulrik, Dolf, kommt her. Was ist? Jetzt schmieden wir unseren Plan. Und wie soll der aussehen? Dort oben im Kloster gibt es einen Haufen friedvoller Mönche. So friedvoll, dass sie meine und Ulriks Tochter zerfleischt haben. Ja. Verzeiht. Ich wollte euch beide nicht verletzen. Was ich sagen wollte, keiner von den Mönchen ist kampferprobt. Aber vor zwei Männern dort müssen wir uns in Acht nehmen. Vor dem Dämonenjäger, ja. Aber vor wem noch? Vor einem Pilger mit einer Streitaxt auf dem Rücken. Und er weiß damit umzugehen. Du hast den Dämonenjäger durchs Tal geführt, Schmied. Ja. Hast du ihm alles gezeigt, was er sehen wollte? Nein. Morgen bei Sonnenaufgang hat er versprochen, mit mir in den Schlund hinabzusteigen. Das ist gut. Ulrich, du sorgst dafür, dass er dort bleibt. Worauf du dich verlassen kannst. Ich sage nicht, dass du ihn töten sollst. Ich werde tun, was getan werden muss. Sei vorsichtig, Schmied. Der Mann ist nicht dumm. Ach. Was mit dem Zweiten, dem Pilger? Den werde ich ablenken, sobald mich jemand nach der Nacht hier abgelöst hat. Was meinst du mit ablenken? Der Pilger will einen Zweikampf mit mir. Warum? Dolph, das ist eine lange Geschichte. Dann versuch es kurz. Er denkt, ich hätte seine Familie abgeschlachtet. Und? Hast du? Nein, hat er nicht. Das war ich. Was? Alle Götter. Wulfeld. Wenn wir die beiden Kämpfer unter den Mönchen aus dem Spiel genommen haben, müssen wir immer noch ins Kloster hineinkommen. Die Mauern sind hoch und die Wände glatt. Dann schlagen wir das Holztor mit Äxten ein. Die Mönche können zwar nicht mit Schwertern umgehen, aber glühende Kohlen aus ihren Herdfeuern, siedendes Fett und lose Steine können sie uns von oben auf die Köpfe gießen. Dann brennen wir das Tor eben nieder. Es gibt einen einfachen Weg. Und der wäre? Johannes. Was? Der dreckige Mönchsjunge? Wenn er an das Tor klopft, dann lassen ihn seine Mitbrüder rein. Und wir sind gleich hinter ihm. Was, wenn er uns vorher verrät? Ja. Das wird er nicht. Mit einem Schwert in seinem Rücken. Eure Exzellenz, ehrwürdiger Erzbischof Konrad von Rauris, das ganze Land kennt euch als wahren Christen und gerechten Menschen. Der gerechteste wohl unter den vielen, die sich in Salzburg scharen. Nur deshalb wage ich es, untertänigster eurer Diener, euch inständig zu bitten, auf Knien, mit geneigtem Haupt, flehentlich und schuldbewusst, doch voller Hoffnung, auf dass ihr euer Urteil nur dieses eine Mal noch abwägt. Alles, was geschah, geschah im besten Glauben an die christliche Sache. Es galt, den Orden, der Jahrhunderte überdauerte, zu schützen. Es galt, das Wort Gottes zu verkünden, die Heiden zum wahren Glauben zu bekehren. All das, ihr wisst es besser als ich, fordert mitunter große Opfer. Wir waren bereit, sie zu tragen, zu einem höheren Zweck. Doch lasst mich euch versichern, Exzellenz, wir sind nicht gescheitert. Wir sind kurz davor, das Ziel zu erreichen, das Christentum in die Seele der Ungläubigen zu pflanzen. Ich flehe euch an, schenkt uns noch einmal Zeit und Vertrauen. Jagt uns nicht fort aus dem Tal, das unsere Heimat ist. Zerschlagt nicht das, was Vater Iglesias vor langer Zeit schuf. Den Orden der Mariänser, die der Kargheit der Berge trotzen und das Andenken der Marienerscheinung in Ehren halten. Ich bitte euch, gewährt uns einen letzten Aufschub. Untertänigst Egidius, Abt von Maria Zirn. Dolph! Ulrich! Es ist nicht meine Schuld, das müsst ihr mir glauben! Wovon redest du, Junge? Swinter und der Mönch. Sie sind weg. Was? Wie konnte das geschehen, Bruno? Bitte! Lass meinen Sohn los, Ulrich. Ich hab sie gehen lassen. Du, Helrun? Wieso solltest du so etwas tun? Ihr wolltet die beiden töten. Und das konnte ich nicht zulassen. Ach, einen Scheiß wollten wir. Wir hätten den Mönch gebraucht, um ins Kloster zu kommen. Oh. Jetzt rennt er dorthin und warnt seine Brüder. Ja. Mit Swinter. Zu den Mönchen. Ach, die Kleine ist ihm doch egal. Er wollte seinen Spaß haben mit ihr, mehr nicht. Da hast du wohl nicht richtig hingesehen, Müller. Der Junge liebt Swinter. Und jetzt gehen die zwei über die Nordwand hinaus aus dem Zirnertal. Über die Nordwand? In der Nacht? Das glaubst du doch selbst nicht. Wir müssen hinter ihnen her. Ja. Seht euch doch an, Dolph. Ihr könnt vor Erschöpfung ja kaum noch stehen. Lasst die beiden in Frieden und esst vom Eintopf, den ich gekocht habe. Damit wirst du nicht ungestraft davonkommen, Herr. Ja. Und was willst du tun, Schmied? Mich aufspießen mit deinem Grolltöter? Die einzige Heilkundige im Dorf vor einem Kampf mit den Mönchen? Glaubt ihr, ihr seid unverwundbar, ja? Der gefangene Mönch war unser Schlüssel zum Tor ins Kloster. Und du hast dafür gesorgt, dass er verschwunden ist. Ins Kloster willst du? Ist es das? Ja, also wenn es nichts weiter ist. Kannst du uns jetzt hineinzaubern, oder was? Oder einen Trank brauen, mit dem man durch Wände gehen kann? Ja. Viel einfacher. Es gibt einen geheimen Eingang, verborgen hinter Gebüsch. Der Abt hat mich hindurchgeführt, als er mich mit reingenommen hat, damit seine Mitbrüder nicht merken, dass ein Weib in ihren Mauern ist. Also vergesst Johannes. Euer Schlüssel bin ich. Warte ab, was tut ihr hier? Ach, gut, dass du kommst, Bartholomäus. Weißt du, wo Matthias steckt? Wir haben euch beim Gebet vermisst. Wo Matthias ist, will ich wissen. Euch beide. Wir haben euch und Matthias vermisst. Das heißt, du weißt nicht, wo er ist? Warum fragen mich das heute nur alle? Bartholomäus! Nein, nein, ich weiß nicht, wo er ist, Aegidius. Dann hilf mir, ihn zu finden. Ich muss in den Taubenturm und er hat den einzigen Schlüssel. Vielleicht sollten wir alle zusammenrufen. Irgendein Bruder weiß bestimmt, wo er ist. Gut, Bartholomäus, du hast recht. Geh und läute die kleine Glocke der Kapelle. Hol sie alle herbei. Und was hält uns davon ab, gleich jetzt ins Kloster zu gehen? Hm? Durch den geheimen Eingang. Wir würden die Mönche im Schlaf überraschen. Schmied, sieh dich an. Du kannst kaum den Löffel halten. Und dann sind da der Dämonenjäger und der Pilger mit der Axt. Lass uns bei Wulfits Plan bleiben. Ja. Und wenn Zwinters Mönch nun doch zu seinen Brüdern gerannt ist und alle gewarnt hat. Und Jakob Olwart mich erschlägt, wenn ich ihn morgen früh am Tor abhole. Ja, das müssen wir verhindern. Ja, Dolf. Aber wie? Was war das? Alle Götter. Ein Pfeil hat deinen Löffel durchbohrt. Ihr verhindert es, indem Ulrich mich mitnimmt. Wer ist da? Zeig dich. Ich bin's. Ida? Tochter des Ziegenbauern? Ganz recht. Was fällt dir ein, auf mich zu schießen? Umbringen hättest du mich können. Sorge dich nicht, Ulrich. Ich übe mit Pfeil und Bogen, seit ich 5 bin. Ich schieße nicht daneben. Siehst du das Seil da, an dem meine Mutter den Schinken am Baum aufgehängt hat? Ida, ich... Schaut hin! Blitz und Donner! Ulrich, ich werde morgen früh mit dir zum Kloster gehen und mich in einem Gebüsch verstecken. Und wenn der Dämonenjäger dir ans Leder will, dann wird er mein Pfeil kennenlernen. Du schießt auf Löffel und auf Seile, Ida. Auf Kaninchen meinetwegen. Aber auf einen Menschen? Bist du dazu ernsthaft in der Lage? Einer von denen da oben hat Ottrud geholt. Und Torit. Sie waren nicht nur eure Töchter. Sie waren auch meine Freundinnen. Und wenn wir heute nicht die Wahrheit erfahren hätten, wer weiß, vielleicht wäre ich die Nächste gewesen. Schmied, glaubst du wirklich, ich würde auch nur einen Wimpernschlag zögern? Bartholomäus, was ist los? Warum läutest du die Glocke nicht? Aegidius. Ist es so schwer, am Glockenseil zu ziehen? Nein, aber es ist weg. Das Seil ist nicht mehr da. Was? Ich meine, da steht ein Seil. Was ist denn alle hier gefahren? Matthias. Wieso Matthias? Was, wenn er das Seil... Wozu sollte er? Ihr denkt doch nicht etwa, dass... Er war am Boden zerstört. Aber weshalb... Weshalb sollte er... Das tut jetzt nichts zur Sache. Wir müssen ihn finden. Sich selbst zu... Das... Das ist, wäre eine Todsünde. Denk nach, Bartholomäus. Wo könnte er stecken? Woher soll ich das wissen? Ich habe nie darüber nachgedacht mit dir, Adam. Der Taubenturm! Was? Hol eine Axt, Bartholomäus. Schnell! Er hat ihn nicht von außen zugeschlossen, sondern von innen. Matthias! Matthias! Matthias! Matthias! Matthias! Wo ist er? Ich weiß es nicht. Zumindest seid ihr jetzt bei dem Taubenvater abt. Was ist das da? Unten im Hof. Ist er das, Matthias? Mein Gott, was schleppt er da? Zwinter! Wo bist du? Direkt vor dir. Es ist stockduster, ich kann nichts erkennen. Wir machen gleich Halt. Die Ziegenbäuerin hätte uns wenigstens eine Fackel mitgeben können. Damit man uns vom Dorf aus sehen kann? Oh Gott, glaubst du, sie folgen uns? Aber frag doch nicht so dumm, Johannes. Wenn sie hinter uns her wären, dann sicher nicht ohne Fackel. Und siehst du welche am Hang? Nein. Wir sind da. Warte. So. Gleich rechts von uns ist ein Felsüberhang. Der schützt uns vor Wind und Wetter. Gut. Setz dich hin. Und komm mir bloß nicht so nah. Wie lange willst du mich noch bestrafen? Ich weiß nicht. So lange, bis Ortrud von den Toten aufersteht? So wie dein Herr Jesus Christus. Oh Gott. Wie lange werden wir hier warten? Bis Sonnenaufgang. Bis wir wieder die Hand vor den Augen sehen. Mir ist kalt. Gewöhn dich besser dran. Je höher wir steigen, desto kälter wird es. Das Holzkreuz. Ich brauche das Holzkreuz. Matthias! Warte. Das Kreuz. Dein Rücken, Matthias. Was hast du dir angetan? Ich muss Buße tun für meine Sünden. Deshalb geißelst du dir den Rücken entzwei und zimmerst ein Kreuz aus Brennholz zusammen. Wo bist du damit hin, vermaledeiter Welpe? Was geht es dich an, Bartholomäus? Matthias, du musst ins Infirmarium. Thaddäus soll deine Wunden behandeln. Es ist zu spät, Vater Abt. Alles zu spät. Wer glaubst du, dass du bist? Der Heiland persönlich? Für den Kreuzweg fehlt dir die Dornkrone. Dann flechte mir eine. Er ist von Sinn, Vater Abt. Ihr wollt ihn doch nicht mit dem Kreuz auf dem Buckel dort in die Nacht hinaus marschieren lassen. Blutend wie Schlachtvieh. Er hat seinen Weg der Läuterung gewählt, Bartholomäus. Jetzt ist es an Gott, ihm zu vergeben. Ja. Oder nicht? Aber er hat recht. Es ist zu spät. Unser Schicksal ist besiegelt. Vater Abt, was für ein Schriftstück zerreißt ihr in Stücke? Was geht hier vor? Zeilen an Konrad von Traubus, nicht länger von Bedeutung. Aber Aegidius, ich verstehe das Schließ nicht mehr. Schließ das Tor, Bartholomäus, und bewach es gut heute Nacht. Brrr, Astinius, halt! Was ist das hier? Diener? Ein Klamm zum Zirnertal, würde ich sagen. Willst du mich etwa für dumm verkaufen, Severin Dornberger? Die Klamm ist haushoch mit Geröll verschüttet. Wie sollen wir da durchkommen, hm? Ein Bergrutsch ist hierzulande nicht ungewöhnlich. Ich will in dieses Tal und du wirst mir sagen, wie ich dorthin komme. Die Klamm ist der einzige Eingang, den ich kenne. Dann findest du wohl besser schnell einen anderen. Martin, wir sind die ganze Nacht durchgeritten. Die Männer sind müde, die Pferde am Ende. Lass uns Rast machen und ausgeschlafen einen Weg ins Tal suchen. Die Heiden und die Mönche laufen uns nicht weg. Nein. Naja, meinetwegen. Meinetwegen, Rutger. Wir schlagen unser Lager im Schatten der Felswand auf. Stell Wachen auf. Ich will nicht, dass die Heiden uns hinterrücks ermorden. Und bevor die Sonne ihren höchsten Stand erreicht, will ich wissen, wie wir zu dem verdammten Kloster kommen. Ja, unser Plan geht auf. Sie wagen sich nicht aufs Geröll. Das gibt den anderen Zeit, das Dorf zu befestigen. Hoffentlich heben sie schon Gräben aus und liegen nicht faul in ihren Betten und schlafen. Arnulf? Was? Da drüben. Auf der anderen Seite der Klamm, da ist jemand. Hol mich das Fieber. Das ist der Pilgerbursche. Was tut er da? Was zum Teufel ist das? Sieht aus wie ein Glockenseil. Hey, ihr! Klettert dran hoch! Ich hab das Seil hier oben an ein Fels gebunden! Wer bist du, Bursche? Enno von Malmedy! Ein Christi, ihr Martin von Dänemark! Ich helfe euch ins Tal zu kommen! Was denkst du, Martin? Ich denke, Kuno sollte als Erster rauf. Ich? Aber das könnte eine Falle sein. Eben. Warum soll ich dann als Erster raufen? Weil ich dich töte, wenn du es nicht machst, Kuno. Scheiße! Hey, Pilger! Enno! Kap das Seil! Die Salzburger sind gekommen, um jeden aus Quill zu töten. Männer, Frauen, Kinder! Und ich bin gekommen, um dich zu töten, Arnulf! Du wirst schon hier rüberspringen müssen, um das Seil selbst zu kappen. Aber dafür musst du an mir vorbei! Oh, verdammt! Arnulf, was hast du vor? Na was wohl, meine Liebe? Ich tue, was er sagt. Bist du wahnsinnig? Die Klamm ist mehr als 5 Schritt breit. Du brichst dir das Genick! Das ist der einzige Weg, Wulfhild. Wir können auf der Talseite hinunterklettern und sie stellen, wenn sie runterkommen. Das sind mehr als 30 Mann. Die werden uns umzingeln und niedermachen. Arnold, bitte. Arnold! Mann! Halt dich fest! Jetzt wirf mich schon in die Klamm und dann kapp das Seil, Pilger. Du weißt, was ich von dir will, also komm schon. Nimm meine verdammte Hand. Du verdammter Narr. Der erste Salzburger ist schon oben. Ich will nicht mehr allzu lange warten, Arnulf. Sonst sind alle deine Heldenfreunde totes Fleisch. Warte, Christian. Ich helfe dir. Raus, Salzburger. Der hier gehört mir. Da spürst du meine Axt. Du bist ja doch ein Mensch, Arnulf, der Berserker. Du blutest wie alle anderen. Enno, warte. Es ist noch nicht vorbei. Wer von uns beiden ist hier der Narr, hä? Kuno! Was zur Hölle ist da oben los? Es ist Arnulf, der Berserker. Er kämpft gegen den Christen. Arnulf, der Berserker? Na, endlich ein echter Gegner. Hey, jetzt weiter. Zollner und Baldrich, das Seil hoch. Holt euch den Heim! Den holen wir uns! Ja! Ist das alles, was du kannst? Das ist der Berserker, vor dem die ganze... Der Narr bist du, Enno von Malmedy. Du hättest es dabei belassen sollen. Und jetzt du! Nein! Berserker! Nein! Mein Schwert! Ich trage keine Waffe mehr! Dann soll dieser Tritt genügen! Oh. Kommt schon! Na kommt schon, ihr armen Hirn! Ja. Mein Schwert seht ihr noch! Arnold! Ich komme! Arnulf! Oh mein Mann! Nein! Arnulf! Männer! Ihr seid alle meine Zeugen! Ich habe den Berserker mit einem einzigen Schuss getötet! Ein Bolzen aus Marten von Dänemarks Armbrust war zu viel für den legendären Arnulf von Quell. Los, Berger, du bist der Nächste. Rauf mit dir. Ja. Bleib bei mir, Mann, bitte. Du musst durchhalten. Ich brauch dich. Um den toten Kerl, Heidentrülle. Da unten warten 30 weitere auf dich. Für die ganze die Beine. Halt's Maul! Sie hat mir die Seele durchtrennt, das Biest. Nimm sie dir, Zollner! Lass sie bluten! Du helle, dreckiges Weibstück! Das war nicht beeindruckend. Was hältst du hiervon? Zollner! Wie konntest du weiben? Ach, ich kann auch immer noch. Und noch! Nein! Und noch! Nein! Du! Steh auf! Du hast mir die Beinsehnen zerschnitten! Du stinkendes Arsch, du! Steh auf! Ich kann nicht! Gut, dann halt nicht! Hier da unten! Ich werde euch umbringen! Einen nach dem anderen, wie ihr da steht! Deine Armbrustbolzen beeindrucken mich nicht! Vergeude sie nicht! Und du am Seil! Du bist der Nächste! Nein, nicht das Seil! Ha! Das Teufelsweib hat Zollner und Baldrich im Handstreich enthauptet. Deinen Armbrustbolzen mit dem Schwert abgewehrt und Berger abstürzen lassen. Halt's Maul, Rutger. Wir haben 4 Männer verloren, bevor wir überhaupt ins Tal gekommen sind. Martin, schick einen Reiter nach Salzburg und fordere beim Bischof Verstärkung an. Wenn alle Heidenweiber so sind wie die da oben, dann haben wir ein handfestes Problem. Martin, wie kannst du? Ich sagte, halt's Maul, Rutger! Hat sonst noch jemand irgendwas zu sagen? Nein? Du! Dann zu dir, Severin Dornberger. Warte. Die Heiden waren nicht zufällig da oben. Die wussten, dass wir kommen. Wie hast du es geschafft, sie zu warnen, Diener? Sag es mir, sonst schneide ich dir einen Finger nach dem anderen ab. Mit einem Mechanismus, den ich erdacht habe. Die Taube, die du abgeschossen hast, war eine Ablenkung. Du und ich, wir waren längst im Wirtshaus in Salzburg da. Der Mechanismus einen anderen Käfig geöffnet. Und die richtige Taube ist nach Zirn geflogen. Er hat uns in die Falle gelockt. Dafür schlitze ich ihn auf und weide ihn aus. Nein! Zurück, Rurik! Der Diener hier hat mehr Verstand als ihr alle zusammen. Wer so einen Mechanismus entwickelt, der findet auch einen Weg, uns ins Tal zu bringen. Aber du beeilst dich besser damit, Severin. Auf Arnulfs Kopf ist ein hoher Preis ausgesetzt, aber den kann ich mir nur holen, wenn die Heiden den Berserker nicht im Feuer bestatten. Also, streng dein verdammtes Gehirn an, Diener! Es ist nicht mehr weit. Was ist das? Nur noch ein paar Fuß. Bis zur heiligen Stätte. Heilige Jungfrau Maria? Bist du es? Erscheinst du mir in der Stunde meiner größten Not? Nein, kleiner Mönch. Es ist nur die alte Krähe. Gütiger Gott. Der kann dir nun auch nicht mehr helfen. Also, Schmied, hier trennen sich unsere Wege. Ich nutze die Deckung dieser Büsche hier. Ida, Tochter des Ziegenbauern, enttäusch mich nicht, hörst du? Sei gewiss, Ulrik. Mein Pfeil ist unentwegt auf den Geisterjäger gerichtet. Nun denn. Jakob! Jakob Olvar! Ah, Gott zum Gruß! Guten Morgen, Schmied. Du bist wahrlich so pünktlich wie der Hahn auf dem Mist. Und? Welche Ausrede hast du heute, um nicht mit mir in den Schlund zu steigen? Keine. Heute ist genau der richtige Morgen, um einen Dämon in den Arsch zu treten. Gut. Beeilen wir uns. Zu Mittag gibt es Forellen aus dem See. Na dann, frisch auf! Was ist das? Zwinter! Zwinter, der Fels bebt! Der ganze Hang. Das ist ein schlechtes Gewissen, Johannes, mehr nicht. Was machst du? Nachsehen, was los ist und ob uns jemand folgt. Die Sonne geht auf, wir müssen weiter. Das hast du doch gestern Abend gesagt. Und dann geh doch vor, wenn es dir so wichtig ist. Da! Alle Götter, jetzt habe ich es auch gespürt. Was ist? Der Boden tut sich auf. Was ist? Zwinter! Zwinter! Ah, meine Fackel! stinkender Hundeschiss. Was ist los, Schmied? Zittern dir die Hände vor Aufregung oder warum kannst du deine Fackel nicht festhalten? Jakob, was weiß ich denn? So oder so, sie ist fort. Du musst mit deiner Fackel vorgehen, sonst sehen wir nicht, wo wir hingehen. Ja, das möchtest du, nicht wahr? Dass ich vorgehe. Das macht es dir leichter, hm? Ich verstehe nicht, was du da redest. Wir sind jetzt tief genug in den Schlund gestiegen, nicht wahr? Hier kannst du mich ganz einfach irgendwo hinunterstoßen. Was soll das, Dämonenjäger? Oh, ich weiß genau, was du vorhast, Schmied. Ein bisschen was habe ich mir selbst zusammengereimt. Dass es gar kein Gräuel gibt. Dass der Mönch, der im Nordturm des Klosters eingeschlossen ist, ein Frauenmörder ist, dass er deine und des Müllers Tochter geholt hat. Oh, du. Ihr habt es irgendwie rausgefunden und dann habt ihr aus Rache den jungen Bruder Christian getötet. Was habe ich? Ganz richtig. Und ich soll der Nächste sein. Oder habt ihr Johannes auch schon tot gemacht? Johannes, haben wir erst gestern Abend gefangen. Er ist uns entkommen, aber vorher hat er uns erzählt, dass es einer von euch im Kloster war mit unseren Töchtern. Und nicht das Gräuel. Mit eurem toten Christian haben wir nichts zu tun. Damals hatten wir noch keine Ahnung. Lüge, es kann nur einer von euch gewesen sein. Womit du aber recht hast. Ab heute nehmen wir Rache. Und du bist der Erste, den es trefft. Na dann, zeig, was dein Gräueltöter kann, Schmied. Oh, du wirst das Tageslicht nicht mehr zu Gesicht bekommen, Jakob von Olvar. Ja, das werden wir ja sehen. Was? Was war das? Vater! Ortrud! Vater? Ist das deine tote Tochter, Schmied? Sprich, ist das Ortrud? Vater, bist du das? Ja, Ortrud, ich habe hier so lange auf dich gewartet. Ortrud, die Götter haben dich mir zurückgegeben. Ich wusste, dass du mich findest. Wie ist es dir ergangen? Schmied, nein! Vater! Geh nicht näher ran! Ortrud! Ulrich! Mein Kind! Das ist nicht deine Tochter! Ich hab es gewusst! Weg von ihr! Ich hab so lange auf. Geh weg ich von ihr! Es die ganze das ist Zeit. Nicht deine Tochter! Das ist das... Ah! Das ist es tatsächlich, verdammt! Das ist das! Das ist das! Das war die 8. und letzte Folge unserer Fantasy-Serie Gräuel. Erstmal. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Und jetzt gebt uns gerne Feedback. Was hat euch besonders gefallen? Was denkt ihr, wie es weitergeht? Unter der E-Mail-Adresse aus der Beschreibung sind wir gern erreichbar. Gehabt euch wohl und hütet euch vor dem Gräuel.